Tatsächlich, da Aufnahme läuft, steht da unten. Ja, was soll ich sagen? Die Qualität wird eher bescheiden sein. Das liegt daran, dass ich das jetzt mit einem einfachen Tablet aufnehme. Und zwar mit dem Acer Aconia A500. Ja, man könnte sicherlich geschickter machen und wenn ich ja, Lust habe, das öfter mal zu machen, was aufzunehmen, dann vielleicht besorge ich dann auch wieder was, vielleicht auch nicht. Ach, keine Ahnung, ich bin im Moment ganz schrecklich unentschlossen. Ich glaube, ich kriege so langsam die Wechseljahre, habe ich so das Gefühl. Keine Ahnung, woran das liegt. Nimmt der jetzt eigentlich noch auf? Was er gesagt hat, ja, zumindest. Da bin ich immer gespannt. Ist der erste Versuch mit diesem Programm. Ja, war lange nichts zu hören hier. Unser Projekt, das wir draußen aufnehmen, das war ja ziemlich schnell gescheitert. Und auch wenn einige sagten, ach, mach doch ruhig weiter. Nee, war jetzt nicht so das, was wir uns vorgestellt haben. War ein netter Versuch, aber schwierig. Und Marco sprechen, vielleicht kommt er ja auch noch wieder ein bisschen mit zum Podcasten, aber ja, das war schwierig, ne? Wenn man ein und 5 Jahre altes Kind hat, dann hat man andere Probleme als ich, der hier nur eine Frau hat. Und die geht jetzt auch noch 3 Jahre zur Schule, wieder mal, studiert nochmal. Ja, so habe ich noch mehr Zeit übrig und gedacht, ach, kann ja auch wieder ein bisschen podcasten. Ob das überhaupt alle hört, ich weiß es nicht. Ich werde diesmal keine extra Werbung machen. Ich werde das einfach reinstellen. Wenn noch einer zufällig drüber stolpert, ja, das ist schön. Oder ist auch nicht schön. Bitte erspart euch jetzt irgendwie. Also, Kritik ist alles okay. Aber wenn da wieder einer meint, dann rumtrollen zu müssen, das erspart euch gleich. Also, da mache ich dann auch ganz klar Zensur, wie das so schön heißt. Ja, ein bisschen Kritik, das kann ja alles mit leben. Aber wie gesagt, trollen wird nichts bringen und beleidigen auch nicht, kommt sowieso alles gleich weg. Ja, was gibt's Neues beim Cachen? Ich werde jetzt nächstes Wochenende mit der unsichtbaren Heike nach Köln fahren, zum Geocoin-Fest. Also in meinen Augen das Bekloppteste, was man mit Cachen machen kann. Also nicht falsch verstehen, ich finde das sagenhaft, was die Jungs da unten auf die Beine gestellt haben, aber die Veranstaltung an sich finde ich so selten bescheuert, dass das eigentlich der Hauptgrund war, da hinzufahren. Also ein Hobby, das zumindest in den Anfangsjahren immer auch so ein bisschen davon gelebt hat, im Verborgenen stattzufinden. Da treffen die Leute sich dann mit 4000 Leuten fast. Es ist so absurd, dass man das schon gar nicht mehr, da braucht man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Das erklärt sich doch in sich. Aber wir haben gesagt, nö, fahren wir hin, gucken wir uns auch mal an. Also das finden wir einfach spannend. MacPom haben wir ausgelassen, das war nicht so unser Ding. Aber Köln, das ist schon so ausgetickt. Also, nee, gucken wir uns an. Wird aber wahrscheinlich unser letztes Event sein. Also, oh, jetzt kommen auch noch irgendwelche exklusive Händetarife, Heike. Nee, also sowohl unser letztes Mega als auch unser normales letztes Event wahrscheinlich. Weil eigentlich sind diese Events, weiß ich nicht. Also, gibt kleine, gibt schöne, gibt große. Aber mit Cachen so richtig. Ich kriege schon nochmal Pickel, wenn ich diese komischen Listen mit irgendwelchen Coins und mein Gott, jetzt wurde sogar mein TB, wie heißt es noch hier, discovered. Nee, weiß ich auch nicht, kann ich nichts mit anfangen. Werde ich im Leben nicht verstehen, wieso man ein TB discovered. Eine Coin finde ich schon schwierig zu verstehen. Aber gut, wenn mir einer sagt, ja, ich will das Icon haben. Ja gut, dann holt er das Icon. Aber ein TB, ich bitte euch. Aber selbst das wollte mir einer auf Google Plus erklären. Nee, sorry, kann ich nicht folgen. Also da hört es bei mir einfach auf, diese irre Zahlengeilheit. Nee. Im Moment ist meine Motivation sowieso ein bisschen unten. Ich werde das auch jetzt wieder zurückfahren, das Cachen. Nach 7 echt intensiven Jahren werde ich mich mal wieder ein bisschen mehr mit dem Computer und Ähnlichem beschäftigen. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr Podcasts. Nach mal gucken, was immer auch. Aber das Cachen wird tatsächlich ein bisschen zurückgefahren, weil es einfach. Ja, weiß ich habe einen neuen Cache gelegt, da liegen 3 Mülltüten und dann kommt man auf ein Grundstück, das wirklich sehr lost-placig verlassen, mitten in der Stadt zwischen Straße und Bahn liegt. Das ist einfach skurril. Das ist nichts Schönes, aber es ist skurril. Und jeder Zweite beschwert sich, es wäre vermüllt. Also ganz ehrlich, das ist nicht vermüllt, da liegen drei, vier Tüten, ja. Und vielleicht liegt hinten noch ein Backstein rum. Aber jeder zweite nölt. Dann haben die ersten zwei, drei den nicht mal gefunden, obwohl der einfach um den Ast eines Baumes geknotet war. Nun kam man von vorne auf den Baum zu und sah eigentlich die Sehne schon. Gut kann man im Dustern übersehen, obwohl man im Dustern gar nicht hin sollte, wie ich extra dazu geschrieben. Ja, will ich gar ins Detail gehen. Auf jeden Fall haben sie ihn tatsächlich nicht gefunden, weil er auf der Rückseite vom Baum runterhing, in Augenhöhe, ohne jede Tarnung. Vielleicht haben wir, oder ich werde alt, oder ich, keine Ahnung, vielleicht haben wir einfach zu unterschiedliche Ansichten. Ich habe einfach keine Lust mehr. Das war mein letzter Versteckter, jedenfalls bei Geocaching.com. So ein bisschen Hoffnung stecke ich im Moment ja in Terracaching. Aber das muss ich mir erstmal in Ruhe angucken. Das wirkt mir auch noch ein bisschen sehr frisch, ob das wirklich funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist vom Konzept her was, wo ich mir einen Ausweg vorstellen könnte. Ja, heute war ich dann auch nach der Arbeit noch schnell einen Cache mal machen auf dem Rückweg. Der liegt an einem Örtchen, der wirklich ganz hübsch ist eigentlich. Ja, Viertel nach drei und ich komme an und es sucht schon einer. Und ich glaube, wir sind noch nicht ganz weg, da kommt schon der nächste. Und oh, mittlerweile musst du echt Schlange stehen, bis du anfangen darfst zu suchen. Also, oh, da kann keiner was für. Das ist halt einfach so eine Entwicklung. Aber ja, das drückt bei mir schon ein bisschen die Laune, wenn ich ewig einen treffe. Früher habe ich einmal im Jahr jemanden beim Cachen getroffen. Das war für mich, auch weil ich mehr als Eremit lebe, mehr als genug. Und heute bin ich eigentlich, ich glaube, ich hätte schon aufgehört tatsächlich mit Cachen, wenn ich diesen Freitag nicht hätte. Ich habe ja freitags frei und dadurch kann ich dann freitags vormittags los. Und tatsächlich so Freitag morgens früh bis zu 11, 12 kann ich tatsächlich cachen, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit niemanden zu treffen. Ab 12 wird es dann schon wieder schwierig, dann kommen die ersten, die in der Mittagspause losziehen. Aber so die paar Stunden Freitagmorgens, die bleiben mir. Ja. Alle anderen Zeiten brauchst du dann nicht mehr losgehen, denn da hängen die Leute doch 20, 30, 40 Stück am Tag rum. Das ist unwahrscheinlich. Der einzige kleine Ausweg ist wirklich noch Multis. Das geht so einigermaßen. Also die meisten sind ja zu faul, 10 Meter zu laufen. Geschweige denn noch in den Wald zu laufen. Da treffst du sie dann alle mit dem Auto, die dir sonst am nächsten Event erzählen, wie toll alles ist und dass sie ja das Cachen angefangen haben wegen der schönen Natur. Die steigen dann aus dem Auto, mit dem sie gerade über fünf Schildern, Verbotsschildern vorbei sind und sind auch ganz stolz, dass sie den Weg dahin gefunden haben. Und das ist kein Witz, die sind wirklich stolz. Ich habe mal einen angesprochen, ich sag, sag mal, ist doch verboten hier mit dem Auto. Nee, wenn du da hinten über den Berg und unterm Tunnel und durch die Kurve und über Kopf hierher fährst, dann ist da kein Schild. Also das war sein ganzer Stolz. Er hat das nicht verstanden, dass ich das überhaupt nicht gut fand. Naja. Ansonsten, ja weiß ich nicht, wenn ich mir hier so die Loks aus dem Umkreis angucke, die hauen sich in den Loks, die hauen sich beim Cachen. Ja, irgendwie ist das alles, weiß ich auch nicht, das. Nee, früher war nicht alles besser, aber in dem Fall war früher echt einiges schöner, weil weniger. Das ist einfach so. Und das kann mir auch keiner ausreden. Und wohin das Geocachen sich bei Geocaching.com entwickelt, ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr drauf eingehen, ne? Diese komischen Challenges. Kiss a Frog. Mein Gott, was kommt als nächstes? Fuck a Cow oder was? Also, oh, das ist so absurd und das Schlimme ist, da zeigt sich auch diese innere Verlogenheit der Community. Da wird dann, ja, die sind ganz schlimm, und aber man kann sie ja mal ausprobieren. Aber als dann festgestellt wurde, dass es einen Punkt dafür gibt, dann ging der Punk plötzlich ab. Das geht nicht, nicht mit Cachen zu tun. Sonst erzählen sie mir immer alle, Punkte sind völlig gleichgültig. Ha, lies doch mal die Reaktionen auf die Challenges. Dann wisst ihr, wie unwichtig die sind. Nee, also wie gesagt, ich werde das echt zurückfahren. Köln nehmen wir jetzt nochmal mit, dann kriegen wir da die 7000 voll und das ist auch ein schöner Abschluss. Das heißt ja nicht, dass wir aufhören, aber dann kann man einfach mal das ganze ein Stück zurückfahren, mal ein bisschen bei Terracaching kommen, schauen, vielleicht mal wieder einen verstecken und sich mal wieder mehr auf so besondere Caches zurückziehen. Ja. Besondere fällt mir ein, doch, gibt es noch. Im letzten Jahr waren wir ja bei Nothing But Stones. Der ist ja nun wirklich was Besonderes. Und dann kam ganz viel, war auch zu lesen, oh, nächstes Jahr wollen wir vielleicht auch. Und ganz viele haben mir gesagt, sie wollen auch. Und haben abgefragt, wie man da hinkommt und alles Mögliche. Und ich glaube, diesen Sommer hat Nothing But Stones 2 oder 3 Loks bekommen. Also daran sehe ich, ja, das ist noch einer der Caches, der bleibt auch was Besonderes. Das sind die Leute dann doch noch nicht bereit, auf sich zu nehmen. Und genau solche, die werde ich mir mit Heike wieder raussuchen. So gibt es auch noch. Ich sag's mal, obwohl ich dann wieder Angst haben muss, ich habe das Gefühl, wir haben welche, die legen es echt auf anderen kurz vor mir mal da gewesen zu sein. Es gibt noch einen auf Kap Verden. Seit 2009 ein Earth Cache. Da muss man eine mehrtägige Tour hoch machen. Das ist was, was wir uns schon mal genauer angeguckt haben. Schließlich ist ja irgendwann auch Frühjahr und man möchte ins Warme. Und naja, ist aber auch erstmal wirklich nur ein loser Gedanke. Und ob das was jemals was wird, ich weiß es nicht. Okay, konnte ich mich mal wieder ein bisschen auskotzen. Dafür ist so ein Podcast ja auch mal ganz gut. Selbst wenn ihn keiner hört, habe ich es wenigstens mal rausgeprügelt. Und ja, weiß ich auch nicht. Jetzt setze ich mich weiter aufs Sofa, genieße noch ein bisschen meine Midlife-Crisis und überlege mir mal, was ich so als nächstes Projekt oder was auch immer mache. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß. Und mit ein bisschen Mühe findet so jeder sein Glück beim Cachen. Und das wird auch so bleiben. Das ändert sich vielleicht, aber letztendlich bleibt es trotzdem jedem überlassen, sich da die Sahnehäubchen rauszubicken. Wünsche ich euch einen schönen Abend, ne? Macht's gut und auch hier bleibt's natürlich dabei. Raus, cachen.